Thank you. das Märchen von Zampa, dem Seeräuber, und der Braut aus Marmor. Es war einmal, vor langen, langen Zeiten, da lebte ein reicher Graf, dem früh die Frau gestorben war, mit seiner einzigen Tochter Camilla in einem goldenen Schloss auf der schönen Insel Sizilien. Und Camilla ward des Grafen große Freude. Und zu seinem Stolz wuchs sie zu einer umsichtigen, klugen, wunderschönen Jungfrau heran. Aber da geschah es, dass sie ihr Herz verlor an Alfons. Der tapfere Alphonse war der jüngere von zwei Söhnen eines leider völlig verarmten Grafen. Deshalb war Alfons zu den Soldaten gegangen. Der ältere Sohn aber ward verschollen. Und es kam der Tag, dass die schöne Camilla ihrem Vater errötend die Neigung ihres Herzens gestand. Und da dachte der reiche Graf bei sich, was denn? Soll meine einzige Tochter vielleicht... Wir überspringen jetzt die weiteren Gedanken des reichen Grafen und alle Ereignisse, die zu Camillas Sieg führten, bis zum Tag ihres Triumphes. Heute soll die schöne Camilla ihrem tapferen Alfons angetraut werden. Und um diese wunderbare Fürstenhochzeit dreht sich die ganze Welt. Jeder will dabei sein. Von allen Seiten eilen sie herbei, aus Stadt und Land, vom Land die hunderte kräftige große Bäuerinnen in ihren langen schwarzen Gewändern. Aus der Stadt die zierlichen Jungfrauen in Scharen. Sie treffen im Schlosshof die flinken kleinen Dienstmädchen, die vorübereilen, weil sie mit den letzten Hochzeitsvorbereitungen noch alle Hände voll zu tun haben. Der ganze Schlosshof wimmelt von freudig erregten Frauen. Hunderte von Stimmen erheben sich zu einem Lobgesang. Ja, also das sind noch nicht alle, die anderen kommen später. Inzwischen hilft unser Chor aus. Hunderte von Stimmen erheben sich zu einem Lobgesang auf die freigebige Braut und den bewunderten Bräutigam. Und während tausende Stimmen den Schlosshof erfüllen, erscheint sie selber, Camilla. Ganz oben an der Schlosstreppe. Und sie ist so glücklich, dass sie nicht sprechen kann. Also singt sie von ihren Erwartungen, von ihrer Liebe, von Alfons. Der ist noch nicht da. Das Schloss auch nicht. Beide kommen später. Oh, sehnsüchtig heiteren Koloraturen angelockt, eilt der Ersehnte herbei. Noch nicht gleich, er kommt etwas später. Zuerst treffen seine zahlreichen Freunde ein. Von allen Ecken der Insel eilen sie herbei. Die jungen Edelleute zu Fuß, zu Pferde, in prächtigen Karossen. Hunderte von Gauklern, Tänzerinnen und Tänzern in ihrem Gefolge. Das sind noch nicht alle, der Rest kommt später. Inzwischen hilft der Chor aus. Auf, Jugend Siziliens, zu Schiff in die Kirche. Der herrliche, der ersehnte, wunderbare Alfons. Auch er ist so glücklich, dass er die ganze Welt umarmt. Und vor Freude kann er nicht sprechen, also singt er seine Liebe zu Camilla in die blaue Luft. Geist des Hauses und Camillas Freundin und Vertraute, Ritter. Psst! Zampa! Da ist er gefallen, der Name des berüchtigten Piraten Zampa, der mit seinen Schreckenstaten alle Welt in Furcht und Entsetzen versetzt. Gestern ist Zampa, so flüstert Alfons, gefangen genommen worden und er, Alfons, hat den Befehl, ihn nach seinem Steckbrief zu entlaufen. Und, fragen die Frauen, wie sieht er nach seinem Steckbrief aus? Gut. Nein! Zampa ist schuld, dass sie ihren Mann verlor. Vor langen Jahren war Ritters Mann plötzlich spurlos verschwunden. Und es hieß, er sei zu Zampa gegangen, ihr geliebter Mann. Wie hieß er doch? Daniel! Zampa! Die heilige Alice, steh uns bei. Alice? Alice Manfredi. Und die schöne Camilla erzählt ihrem sie begehrenden Alfons mit Unterbrechungen die traurige Geschichte der Alice Manfredi, deren Marmorstatue hier im Schloss steht. Alice war aus höchstem Adel aus Florenz. Bildschön war sie und der Schwarm aller Männer. Aber alle wies sie ab, bis auf einen. Dem gab sie sich hin, ganz und gar. Mit 16 Jahren. Aber der Unhold nahm alles und verließ sie. Gebrochen schleppte sie sich hier in dieses Schloss. Kummer und Sehnsucht verzehrten sie. Ihre Wohltaten entzückten das Volk. Früh starb sie einen gramvollen Tod und wurde zur Schutzheiligen aller Geliebten. Nur manchmal, in Sturmnächten, erhebt sie sich drohend, schwört Rache dem üblen Verführer, seufzt klagend und stöhnt. Ach, ich kann nicht mehr sprechen. Dann sing doch. Thank you. Lied dich bewegt? Der Frevler, der Unmensch, schluchzt, er war... Mein Bruder! Stockend und unter Tränen erzählt er die Geschichte der Schande seiner Familie. Sein älterer Bruder war von Kindheit an ein Tunichtgut und schon in frühester Jugendblüte in ganz Italien als der schlimme Graf von Monza bekannt. Aus Gram darüber und weil er die Schulden des Missratenen nicht mehr bezahlen konnte, floh sein Vater die Heimat und starb in der Fremde einen einsamen, bitteren Tod. Ich selber, schluchzt der Erschütterte, habe meinen Bruder nie gekannt. Er war älter als ich und nie zu Hause. Und ich kam schon früh ins... Wohin? Ins Internat. Und die schöne Camilla tröstete ihren Alfons, der ja für die Schandtaten seines Bruders nicht verantwortlich war. Die Marmorstatue rächt nur die Untreue. Die heilige Alice wird unsere Liebe schützen. Da ward denn Alfons gar bald getröstet. Und als Ritter herbeieilt und ihm zuflüstert, dass soeben ein Reiter angekommen sei, der die Botschaft gebracht hat, dass einige Herren ihn im nahen Zitronenwäldchen erwarteten, ruft er freudig... Auf ins Zitronenwäldchen! Es sind... Meine Kameraden! Ich habe sie zur Hochzeit geladen und mit einem glücklichen... Ich liebe dich! Eilt der Unbesonnene ohne jeden Hintergedanken ins nahe Zitronenwäldchen. Und ins nahe Zitronenwäldchen. Lange noch schaut ihm die beglückte Braut nach und schweigt. Ritter, ist mein Vater immer noch nicht zu Hause? Nein. Findest du es nicht auch merkwürdig, dass er gerade am Tag meiner Hochzeit einen Geschäftsfreund besucht? Ritter findet das auch. Nein. Und bei noch nicht zurück fällt ihr jemand anderes ein. Dandolo. Den hatte sie mit letzten Einkäufen für die Hochzeit in die nahe Stadt geschickt. Dandolo ist auch noch nicht zurück. Dandolo ist erster Diener im Schlosse und in Ritter verliebt. Und ist Ritter in Dandolo verliebt? Da ist er ja, aber wie? Die Haare stehen ihm zu Berge, ihm fehlen jegliche Worte. Nur singend kann er die Frauen beschwören, leise zu sprechen, weil der Verfolger, langer Mantel, entsetzlich, großer Hut, der Inbegriff des Bösen, leise, um Gottes Willen, leise. Die Frauen sind davon überzeugt, dass Dandolo den Verstand verloren hat. Je ne crois pas. vorher die Worte, so hat er jetzt viel zu viele davon und erzählt in aller Genauigkeit, ohne die geringste Kleinigkeit auszulassen, wie er, um den Weg in die Stadt abzukürzen, am Meer entlang ging bis zu den drei Booten, wo er abbog und über die Wiese ging mit den Mohnblumen, um in das Wäldchen einzubiegen, das er fröhlich pfeifend durchschritt, bis zu der gespaltenen Tanne, der Wind schiefen da, kurz unter dem Hügel, den er überquerte, um rechts in die Schlucht einzubiegen. Nein, nein, nicht rechts, halb rechts, da, bei den drei Steinen, denen aus Granit, ja, die aussehen wie drei Frauenköpfe. Zur Sache! Mitten in der finsteren Schlucht steht plötzlich der Satan vor mir und schreit mich an. Wohin, Dummkopf? In die Stadt. Hochzeitsbesorgungen. Die Hochzeit findet nicht statt. Wie? Keine Fragen, Weichei. Marsch nach Hause oder ich zähle bis drei. Dann stirbst du von meiner Hand. Eins, zwei. Wer war das? Der Satan. Hut. So. Feder. So, Mantel, so, Augen, so. So, so, so, da ist er! Schrecken und Entsetzen packt die drei. Und gleich werden wir hören, wie der Fremde entzückt ist, Camilla zu sehen und ihr die Hochzeit verbietet und ihr einen Brief bringt. Der ist von ihrem Vater. Der schreibt, dass er heute Morgen entführt wurde von Zampa. Aber Zampa ist doch gestern gefangen genommen worden. Da gibt sich der Fremde nur für Camilla zu erkennen. Er ist Zampa und sagt, jetzt passiert hier alles, was ich will. Oder dein Vater ist tot. Thank you. Da hilft keine Flucht. Der Fremde ist stärker und macht Dandolo klar, dass von jetzt ab hier ein anderer Wind herrscht. Erstens, der reiche Graf kehrt vorerst nicht zurück und die Hochzeit ist aufgeschoben. Nein! Zweitens, hat er mir aus Freundschaft sein Schloss hier zur Verfügung gestellt. Nein! Drittens, gefällt es mir hier und ich will ein bisschen bleiben. Nein! Viertens habe ich jetzt Hunger und möchte etwas essen. Also bitte ein 10-Gänge-Menü plus die dazugehörigen Weine. Nein! Fünftens habe ich ein paar Genossen zum Nachtmahl gebeten. Decke also gefälligst den Tisch für mindestens 100 Personen. Oh nein! Sechstens, frage deine Herren, sie wird dir sagen, dass von jetzt ab alles passiert, was ich will. Nein! Siebtens... Halt Maul! Pobrecillos, demasiado. Pasa al cielo. Er meint, wir sollen Punkt 7 bis 99 überspringen. Also, hundertstens. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja! Ach, Daniel! Daniel, Zampas Steuermann und stets heiterer, gut gelaunter Weggefährte, eilt herbei, um Zampa zu überreden, so schnell wie möglich das Schloss zu verlassen. Aber Zampa, wo sind die anderen? Warte, im Garten. Seit Stunden warten die Seeräuber im Garten vor dem Schloss auf ihren Hauptmann. Und wird der reiche Graf auf meinem Schiff? Wartet. Auf dem Segelschiff des Piraten wartet Camillas Vater auf den Ausgang des Abenteuers. Und der Bräutigam hier im Schloss? Wartet nicht. Zampas Leute haben Alfons in das Zitronenwäldchen gelockt und ihn dort... Und nicht ganz. Wir haben ihn nur ein bisschen. Alfons hat also sehr für seine Gutgläubigkeit gebüßt und liegt bewusstlos im Zitronenwäldchen. Aber Zampa, dem alles nach Laune geht, ist bester Dinge und er verkündet heiter, wir bleiben im Schloss. Und? Morgen heirate ich. Schon wieder. Sie. Camilla! Mann, man darf uns nicht erkennen. Schon wieder heiraten? Zum wievielten Mal eigentlich? Sind Sie wahnsinnig? Was wollen Sie mit all den Frauen? Ich habe nur eine gehabt und die habe ich rechtzeitig verlassen. Hoffentlich sehe ich Sie nie wieder. Lassen Sie doch die Torheiten. Bleiben Sie frei. Aus Torheiten ist diese Welt zusammengesetzt und Freiheit herrscht nur auf meinem Schiff und wo ich der Stärkere bin. Und alle schönen Frauen gehören mir. So sei also diese Nacht der Freude gewidmet. Ihr Freunde, tretet ein. Und da kommen sie. Von allen Seiten. Seine Hundertschaften von Piraten betreten scheu die ehrwürdige Halle, bestaunen bewundernd antike Möbel. Zu eng scheint der Prachtraum, all die Fremden zu bergen. Und inmitten der zahlreichen Schar, das sind noch nicht alle, die anderen kommen später, inzwischen hilft der Chor aus. Und inmitten seiner Gefährten verlangt Zampa nach Essen und Trinken. Und die Kette der Mädchen serviert im Überfluss Trinken und Essen. Bald füllen die Speisen die zahlreichen Tische und der Wein schäumt hoch auf in den schönen Gläsern. Ritter, die Schöne, erkennt in Daniel einen Bekannten. Ob das Nachtmahl, das so heiter beginnt und zudem Zampa gleich ein leichtsinniges Trinklied beisteuert, so heiter zu Ende geht, auch wenn er in der Marmorstatue eine von ihm verlassene Geliebte erkennt? Allez-vous faire? Calme.